nicht mehr gefällt, weil Selbstsucht und Hass sie regieren. Und Zorn und Streit, Unzucht und Neid unsere Welt dominieren. Dann habe ich Heimweh, habe ich Heimweh, Heimweh nach dem Himmel. Dann habe ich Heimweh, habe ich Heimweh, Heimweh nach dem Himmel. Wenn all das Leid zum Himmel schreit und Menschen es weiter vermehren und unsere Kraft es nicht mehr schafft, uns gegen das Grauen zu wehren, dann habe ich Heimweh, habe ich Heimweh, Heimweh nach dem hin, doch es hat seinen Sinn, für den hast du mich hier hingestellt. Darum soll es so sein, du schickst mich hier hinein als dein Botschafter in dieser Welt. Und dann spür ich zum Glück schon vom Himmel ein Stück, dass das Leben mir wieder gefällt. Ich sehe vor mir, wunderbar wird es hier, wenn der Mensch sich nur an dein Wort hält. Folgten wir mehr dir hinterher, dann würde die Welt sich verwandeln.